geht denn da ab jetzt? Scheiße, die Bullen, Alter. Fuck, fuck, fuck. Haben wir noch Peps dabei? Haben wir den noch? Gar nichts mehr? Gar nichts mehr? Gar keine mehr? Gar kein Peps mehr? Zwei noch? Boah, die werden jetzt ultramäßig gefickt. Ja, sieht man auch nicht allen Tagen. Mein Cousin hat oft mit der Polizei zu tun, privat aber. Aber ich meine, kann man nichts machen, ne? Wer ein Smiley zu viel macht, der hat irgendwann auch nichts mehr zu lachen. Haben wir noch Peps? Ne? Wer hat den letzten genommen? Hast du die Peps Scheiße, noch genommen? Die Bullen, Alter. Hallo, hast du die Peps noch genommen? Ich schwöre, der will mich schlagen. Was geht denn da ab jetzt? Boah, die werden jetzt ultramäßig gefickt. Bullen, Alter. ultramäßig gefickt? Ja. Ist das nicht Knallgas live?